Nichts will und nichts hofft. Du nicht das, war wohl nichts. Doch fuck it, es ist egal, man, fuck it, es ist egal. Baby, als wär ich wochenlang stehen geblieben. Seh ich, was aus Liebe wird. Ich wollte weg, aber ich bleib lieber hier. Ich hab mein Lachen verloren, aber dafür weiß ich heute Sachen für morgen. Weiß, was Sache ist morgen. Ich bin und bleib ein überheblicher Penner, denn ich weiß, dass sich durch eine Frau sein Leben nicht ändert. Willst du mein Leben ändern? Fuck it, vielleicht gibt es dann noch mehr Songs. Egal wohin ich geh, ich lande immer da, wo ich herkomme. Und eigentlich will ich dir nur sagen, vergiss es und danke für die Zeit, weil das Thema jetzt wohl vom Tisch ist. Richtig, richtig, ich hab es zu dem Punkt gebracht, an dem es keinen Sinn mehr macht. Es geht nicht mehr zurück, aber ruf an und ich bin wach. Tu nicht das, war wohl nichts, doch es ist okay, wenn man nichts will und nichts hofft. Tu nicht das, war wohl nichts, doch fuck it, es ist egal, man, fuck it, es ist egal, baby. Tu nicht das, war wohl nichts, doch es ist okay, wenn man nichts will und nichts hofft. Tu nicht das, war wohl nichts, doch alles, was ich tue, ist ein Witz, denn alles, was ich tue, ist für dich, denn alles, was ich tue, kann nichts ändern an der Tatsache, dass jeder wusste, wie das alles endet. Und ich kenn das, wenn das eine mal so ist und dann mal so ist. Und logisch, dass jeder drüber redet, weil die Welt ein Zoo ist. Und wo ist jetzt das, was uns verbindet, das, was jeder Blinde sah? Ich hab's gewusst, Baby, es bleibt und ist für immer da. Nein, ich frag nicht, was ich für dich war, nein. Ich red nicht von Geschwafel, wie für dich da sein. Ich will nur wissen, wie beschissen ist es zu wissen, was man nicht wissen kann und weiß. Jetzt das Leben ist scheiße. Warum schreib ich so selten positive Lieder? Weil ich mein Glück mit anderen und mein Pech mit diesen Liedern teile. Und wieder schreib ich Zeilen wie diese, um zu vergessen. Doch solange es Whisky Cola gibt, ist für mich alles bestens. Tu nicht das, war wohl nichts, doch es ist okay, wenn man nichts will und nichts hofft. Tu nicht das, war wohl nichts, doch fuck it, es ist egal, man, fuck it, es ist egal, baby. Tu nicht das, war wohl nichts, doch es ist okay, wenn man nichts will und nichts hofft. Tu nicht das, war wohl nichts, doch fuck it, es ist egal, man, fuck it, es ist egal, baby. Und alles nur, weil ich dich liebe und nicht weiß, wie ich drauf scheißen kann. Ich bring uns beide um, das war der zweite Plan. Und meistens braucht man nichts sagen, alles ist geklärt, wenn jeder was dafür kann und sich keiner beschwert. Fuck it, mein Leben ist mehr als eine Strategie und Taktik, und für Jahre zu zerstören war sicher nicht meine Absicht. Doch fuck it, es ist zu spät, denn es gibt nichts mehr zu reden. Vielleicht brauchen wir einfach nur Zeit, um es zu verstehen.